Jetzt erst recht, Boxer Raps, der König gibt sich die Ehre. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich bin nicht tot, nein, ich lebe. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich schaue nur noch nach vorn. Rap ist bei mir die dritte Halbzeit, dennoch mach ich das Tor. Jetzt erst recht, Boxer Raps, der König gibt sich die Ehre. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich bin nicht tot, nein, ich lebe. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich schaue nur noch nach vorn. Rap ist bei mir die dritte Halbzeit, dennoch mach ich das Tor. Der Tractor ist tot, hier sind mich 6 Feet. Aber doch ich lass mich nicht hängen und lieg am Boden wie ein Anker. Ich bin eher wie ein Panzer, unaufhaltsam ohne Gegenwehr. Ich liebe diesen Scheiß so sehr, als ob es ein freshes Mädel wäre. Viele Leute reden gern, doch sagen nichts aus. Zerreißt ihr euch eure Mäuler? Nein, ich mach mir nichts draus. Die Antwort passt wie die Faust. Ich schreibe Song für Song. Ihr könnt haten, wie ihr wollt, denn es kommt. Ja, ich schock euch schon, ich sag euch so, wie es ist. Ihr geht mir am Arsch vorbei, wie Bier mit Cola mixt. Bitte verschonet mich, denn ich hab grad keine Zeit. Sucht euch einfach ein Hobby, ich find Selbstmord ist doch Zeit. Nein, ich bin euch nicht leid. Ich beachte euch nicht, denn es gibt Leute, denen ich tue, üben sie auch Kritik. Ja, Mann, ich blicke nach vorn. Ich weiß, ihr hört es nicht gern, doch höre ich auf zu rappen, liegt mein Leben in Scherben. Jetzt erst recht, Boxer Raps, der König gibt sich die Ehre. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich bin nicht tot, nein, ich lebe. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich schaue nur noch nach vorn. Rap ist bei mir die dritte Halbzeit, dennoch mach ich das Tor. Jetzt erst recht, Boxer Raps, der König gibt sich die Ehre. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich bin nicht tot, nein, ich lebe. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich schaue nur noch nach vorn. Rap ist bei mir die dritte Halbzeit, dennoch mach ich das Tor. Ich hab mehr Rückendeckung als eine Stute in der Pferdezucht. Darum habe ich die Power, mach mein Ding und werd zum Gott. Hip-Hop-Petzer, mehr davon, ich nehm mir Zettel und Stift. Und ich sag, wie es ist, ich bring den besseren Shit. Ich bring Lettern ans Licht mit mehr Aussage als Floskeln. Hau die Lines heraus, ich seh Rap, als wär's Boxen. Hater sehen bei mir doppelt Schmetter, Hurensohn und Motherfucker. Sie können sagen, was sie wollen, doch Bitches, ich bin unantastbar. Sollen so heiß, als wär ich mag mal langsam, wart sich seinen Weg. Ihr Ficker, meine EP kommt genau, wenn's um vor 12 steht. Bis dahin steh ich auf um 6 und werde meine Arbeit tun. Komm spät nach Hause und lass Beats und Stifte ruhen. Doch mein Ding schick ich in Kinder. Ich geb euch mein Wort, auch ohne TDR geht's weiter, Leute, ich führe es fort. Dennoch danke für den Support, Snatch, ich weiß, du wirst deinen Weg gehen. Und wenn wir uns dann wiedersehen, werden wir die Gläser heben. Jetzt erst recht, Boxer Raps, der König gibt sich die Ehre. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich bin nicht tot, nein, ich lebe. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich schaue nur noch nach vorn. Rap ist bei mir die dritte Halbzeit, dennoch mach ich das Tor. Jetzt erst recht, Boxer Raps, der König gibt sich die Ehre. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich bin nicht tot, nein, ich lebe. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich schaue nur noch nach vorn. Rap ist bei mir die dritte Halbzeit, dennoch mach ich das Tor. Jetzt erst recht, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, jetzt erst recht, jetzt erst recht, jetzt erst recht, Boxer Raps, der König gibt sich die Ehre. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich bin nicht tot, nein, ich lebe. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich schaue nur noch nach vorn. Rap ist bei mir die dritte Halbzeit, dennoch mach ich das Tor. Jetzt erst recht, Boxer Raps, der König gibt sich die Ehre. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich bin nicht tot, nein, ich lebe. Jetzt erst recht, Boxer Raps, ich schaue nur noch nach vorn. Rap ist bei mir die dritte Halbzeit, dennoch mach ich das Tor. Jetzt erst recht, jetzt erst recht.